Abschnitt 22 von Interessante Kriminalprozesse Teil 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Martin Harbecke. Interessante Kriminalprozesse Teil 2 von Hugo Friedländer. Abschnitt 22, Prozess Leckert-Lützow, Teil 4. Staatssekretär von Marschall betonte, dass Herr von Köller seinerzeit mit Herrn von Tausch über diese Angelegenheit gesprochen habe, aber wohl jetzt erst zu seinem Staunen hören werde, dass der Verdacht gegen ihn gar nicht von Herrn von Bronsart ausgegangen sei, sondern durch von Lützow Tausch. Letzterer hatte, wie der Vorzeuge bekundet hat, ihm gegenüber schon gesagt, dass der Urheber der Depesche im literarischen Büro sitze. Von Tausch: Ich habe täglich dem Polizeipräsidenten über meine ganze Tätigkeit in dieser Angelegenheit Bericht erstattet. Dass ich dem Minister von Köller nicht mitgeteilt habe, die Ermittlungen in Sachen des literarischen Büros seien resultatlos verlaufen, liegt daran, dass ich annehmen musste, Exzellenz von Köller sei darüber schon unterrichtet und dass ich nicht über den Kopf meines Chefs hinweg an den Minister Bericht zu erstatten habe. Ich bin keines Haaresbreite von meiner amtlichen Aufgabe abgewichen und muss den Herrn Vorsitzenden bitten, mich gegen solche Vorwürfe in Schutz zu nehmen. Staatssekretär von Marschall: Ich bin hier nicht dazu da, Vorwürfe zu erheben, sondern Aussagen zu machen, selbst wenn sie dem Kriminalkommissar unangenehm sind. Zwischen den beiden Zeugen entspann sich darauf eine Diskussion über den Zeitpunkt, in welchem Herr von Tausch mit dem Minister von Köller in der Angelegenheit gesprochen habe. Von Marschall erklärte die Zeitangaben des Herrn von Tausch für irrig. Rechtsanwalt Glatzel: Er möchte gern wissen, ob Herrn von Köller denn schließlich mitgeteilt worden ist, wer der wirkliche Verfasser der Depesche sei. Staatssekretär von Marschall: Herr von Köller ist zweifellos davon unterrichtet, dass der Verdacht, der gegen ihn erhoben wurde, als vollständig beseitigt anzusehen war. Allerdings war er wohl nicht davon unterrichtet, dass der Verdacht gegen ihn im Kriegsministerium durch Herrn von Tausch erweckt worden sei. Von Tausch mit erhobener Stimme: Ich bin doch hier nicht als Angeklagter, sondern als Zeuge. Sehr dramatisch gestaltete sich die Vernehmung des Hilfsarbeiters im Ministerium des Innern, Schriftstellers Kukutsch. Er habe von keiner Behörde jemals auch nur einen Pfennig bezahlt erhalten, außer vom literarischen Büro, mit dem er in einem Vertragsverhältnis stehe. Vorsitzender: Der Angeklagte von Lützow behauptet, dass er ihnen 50 Mark gezahlt habe. Zeuge entrüstet: Das ist eine Lüge! Vorsitzender: Hier ist die Quittung. Zeuge: Ich habe niemals durch Herrn von Lützow oder Herrn von Tausch 50 Mark erhalten. Die Quittung ist nicht von meiner Hand unterschrieben. Große allgemeine Bewegung. Auf Befragen erklärte von Lützow, er bleibe dabei, dass der Text der Quittung von ihm, die Quittung selbst, durch Herrn Kukutsch geschrieben sei. Er will von Kukutsch wiederholt Mitteilungen und auch eine Arbeit erhalten und ihm dafür 50 Mark gezahlt haben. Der Zeuge erklärte auf wiederholte Vorhaltung des Vorsitzenden auf seinen Eid, dass er Herrn von Lützow niemals einen Dienst geleistet und niemals 50 Mark von ihm empfangen habe. Angeklagter von Lützow blieb bei dem Gegenteil. Der Vorsitzende wies darauf hin, dass die eidliche Aussage des Zeugen bis jetzt unverdächtig erscheine und hiernach er einer schweren Urkundenfälschung beschuldigt werde. Der Zeuge erzählte dann unter wiederholten Ausbrüchen seiner Empörung, dass er von Lützow, von dem er wusste, dass er manches auf dem Kerbholze hatte und als Polizeispion gelte, stets gemieden und mit ihm gar keine Beziehungen gehabt habe. Da habe er zur Zeit der Köller-Krisis eine Postkarte mit Antwort von dem Angeklagten erhalten, in welchem er um eine Unterredung bat. Er habe die angebogene Karte gar nicht benutzt und eine Antwort nicht gegeben. Der Zufall führte den Angeklagten dann eines Tages mit ihm in einem Kaffeehause zusammen. Als er in dem Zeitungsschrank suchte, habe Herr von Lützow auch nach Zeitungen gesucht und ihn dabei von der Seite scheu angesehen. Da habe er aus Höflichkeit gefragt, was er eigentlich von ihm wünsche. Von Lützow habe geantwortet, er wisse ja, dass er, Kukutsch, schon einmal eine Broschüre geschrieben habe, und da er dies auch getan, wolle er ihn bitten, das Manuskript durchzusehen. Dies habe er rundweg abgelehnt, darauf habe sich die ganze Unterredung beschränkt. Später habe er, außer auf der Journalistentribüne, ganz flüchtig, niemals mehr mit von Lützow gesprochen. Er habe von der ungeheuerlichen Behauptung des Letzteren erst erfahren, als er zu Herrn von Marschall beschieden wurde. Er habe bei dieser Gelegenheit sofort seiner höchsten Empörung darüber Luft gemacht und erklärt, dass, wenn eine Quittung vorhanden sei, diese gefälscht sein müsse. Staatssekretär von Marschall und Legationsrat Dr. Hammann bestätigten das, auch dass Kukutsch sofort den Strafrichter in Anspruch nehmen wollte. Staatssekretär von Marschall hatte Kukutsch gesagt, dass er gar nichts zu tun und alles der kurz bevorstehenden Hauptverhandlung überlassen solle. Von Lützow: Ich bleibe dabei, dass ich mit Herrn Kukutsch mindestens 30 Mal gesprochen und von ihm allerlei Mitteilungen erhalten habe. Ich bleibe dabei, dass Herr Kukutsch die Quittung unterschrieben hat und ich ihm im Café der Potsdamer Straße 50 Mark gezahlt habe. Alle Versuche, die Widersprüche miteinander in Einklang zu bringen, scheiterten. Kukutsch blieb mit vollster Entschiedenheit dabei, dass alles, was von Lützow über ihn gesagt habe, Lug und Trug sei, dass er bis dahin geglaubt habe, einen Tropf vor sich zu haben und nun sehe, dass er ein Teufel sei. Der Vorsitzende musste den Zeugen wiederholt zur Ordnung rufen. Verteidigerrechtsanwalt Schmielinski verwahrte sich für seine Person entschieden gegen die Behauptung des Herrn von Tausch, dass sich auch Rechtsanwälte Vigilanten halten. Von Tausch erwiderte, dass er dabei an große Prozesse und an Dr. Fritz Friedmann gedacht habe. Am dritten Verhandlungstage nahm sofort nach Eröffnung der Sitzung das Wort Oberstaatsanwalt Drescher. Mit Rücksicht auf den gestrigen, aufsehenerregenden Zwischenfall habe ich bei dem Untersuchungsrichter des Landgerichts I den Antrag gestellt, gegen den Angeklagten von Lützow die Untersuchung wegen schwerer Urkundenfälschung und Betruges zu eröffnen und ihn in dieser neuen Sache in Haft zu nehmen. Bezüglich des früheren Konsuls René sind die Nachforschungen des Kriminalkommissars von Tausch von Erfolg gewesen. Herr René befindet sich in einem Berliner Hotel, er ist aber, wie er behauptet, krank und kann an Gerichtsstelle nicht erscheinen. Ich beantrage, Herrn René sofort vorschriftsmäßig zu laden. Kriminalkommissar von Tausch hat sich bereit erklärt, dies auszuführen und einen Arzt mitzunehmen. Herr René ist noch gestern Abend ausgegangen, er wird wohl sehr krank nicht sein. Sollte der Befund durch den Arzt ein Erscheinen des Herrn René vor Gericht nicht verbieten und dieser sich trotzdem weigern, dann müsste Kriminalkommissar von Tausch ermächtigt werden, Herrn René sofort zu sistieren. Andernfalls beantrage ich die kommissarische Vernehmung des Herrn René. Der Gerichtshof beschloss, dem Antrage des Oberstaatsanwalts zu entsprechen. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Lubczynski: Mir ist gestern Abend die Adresse der Dame mitgeteilt worden, die nach der Behauptung des Angeklagten von Lützow in dem Café anwesend gewesen sein soll, als der Zeuge Kukutsch die Quittung unterschrieb. Ich habe die Dame sofort telegrafisch aufgefordert, mit dem nächsten Zuge hierher zu kommen. Die Dame wohnt in St. Johann an der Saar. Darauf bekundete Redakteur Heller, Berliner Vertreter des Hannoverschen Kuriers, als Zeuge: Bei einer gelegentlichen Begegnung auf der Straße mit von Lützow habe dieser von seiner Affäre gesprochen und ihm gesagt, der Artikel in der Welt am Montag rühre von ihm her. Staatssekretär von Marschall sei noch vor ganz kurzer Zeit der in dem Artikel vertretenen Meinung gewesen. Nunmehr hetze er ihm den Staatsanwalt auf den Hals, er werde es aber Herrn von Marschall schon anstreichen. Er, Zeuge, habe diese Äußerung für Renommisterei gehalten. Er sei von Kollegen vor von Lützow gewarnt worden. Auf der Journalistentribüne des Reichstages habe er das zweifelhafte Vergnügen gehabt, in der Nähe des von Lützow zu sitzen und infolgedessen viele Räubergeschichten von letzterem mit angehört. Einmal habe ihn von Lützow durch eine grundfalsche Nachricht hineinlegen wollen. Er, Zeuge, habe damals für den Frankfurter Generalanzeiger und die Tribuna korrespondiert. Von Lützow sei einmal von ihm beauftragt worden, einige Berichte für die Tribuna zu schreiben. Eines Tages sei von Lützow in sein Büro gekommen und habe ihm eine angeblich authentische Nachricht über den bevorstehenden Rücktritt des Kultusministers Bosse überbracht. Nachträglich hatte er, Heller, erfahren, dass die Nachricht vollständig erfunden sei. Ein anderes Mal habe ihm von Lützow mitgeteilt, er sei von Herrn von Sturm beauftragt, Material zu dem Prozess zu sammeln, den Hofprediger Stöcker gegen die Saarbrücker Zeitung angestrengt hatte. Er, Heller, habe von Lützow versprochen, sich wegen Materials umzusehen. Die Behauptung des von Lützow, er, Zeuge, habe ihm die Türschwelle abgelaufen, um Nachrichten zur Affäre Eulenburg zu erhalten, sei ihm unerfindlich. Es gelangte darauf, ein Artikel der Frankfurter Zeitung zur Verlesung, in dem mitgeteilt wurde, von Lützow entstamme einer alten mecklenburgischen Adelsfamilie. Sein Vater sei ein höherer Offizier gewesen. Er selbst habe seine Ausbildung im Kadettenhause erhalten. Er habe sich mit einem Fräulein Belair verheiratet, das in Wahrheit Frau Kunze hieß und eine Tochter des bekannten Hofzauberkünstlers Bellarini sei. Die Mutter des von Lützow sei eine Schwester der bekannten Gräfin Seidewitz, die als Hofdame der Frau Prinzessin Karl seinerzeit am Königshofe in Berlin eine hervorragende Rolle spielte. Angeklagter von Lützow erklärte, in dem Artikel sei viel Falsches mit wenig Wahrem vermischt gewesen. Darauf wurde der Zeuge René vernommen. Er bekundete auf Befragen des Vorsitzenden, dass er keinen der Angeklagten kenne und niemandem Material für die beiden Artikel der Welt am Montag geliefert habe. Er habe für solche Sachen überhaupt kein Verständnis. Er habe die Artikel erst kennengelernt, nachdem sie erschienen waren. Verteidiger Rechtsanwalt Glatzel, haben Sie irgendwelche Beziehungen zum Auswärtigen Amt oder sind Sie dort einmal empfangen worden? Zeuge, nein, niemals. Ich habe gelesen, dass Kriminalkommissar von Tausch gestern meinen Namen genannt hat. Ich erkläre unter meinem Eide, dass ich Herrn von Tausch nicht kenne und keinerlei Beziehungen zur Polizei unterhalte. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Lubczynski, Sie werden sich erinnern, Herr Zeuge, dass wir uns einmal in einer Gesellschaft getroffen haben. Haben Sie sich nicht damals eines freundschaftlichen Verhältnisses gerühmt, welches zwischen Herrn von Lucanus und Ihnen bestehe? Zeuge, ich kann nur gesagt haben, dass Herr von Lucanus mich kennt, und das ist wahr. Verteidiger, ist es denn richtig, dass Sie sich mit Politik beschäftigen? Zeuge, ja, ich habe für den Landtag kandidiert und auch einige Artikel geschrieben. Ich stelle aber entschieden in Abrede, dass ich irgendwie berufsmäßige Journalistik betreibe. Verteidiger Rechtsanwalt Gennerich, stehen Sie in Beziehungen zu irgendwelchen Persönlichkeiten, welche im Auswärtigen Amt verkehren? Oberstaatsanwalt, ich halte es doch für wünschenswert, dass der Verteidiger das Beweisthema angibt, auf welches sich diese Fragen beziehen. Seine Fragen gleichen einer Art Examen. Die Zeugen können dadurch in ein eigentümliches Licht gestellt werden. Verteidiger, es ist doch möglich, dass der Zeuge von Personen, die im Auswärtigen Amt verkehren, Nachrichten erhalten hat, die er gesprächsweise weitererzählt hatte. Vorsitzender, wie soll der Zeuge das wissen? Er hat unter seinem Eide versichert, dass er keinerlei Beziehungen zum Auswärtigen Amt und auch nicht zu einem der Angeklagten habe. Ich halte damit die Angelegenheit für erledigt. Kriminalkommissar von Tausch, er sei gestern von der Verteidigung gefragt worden, ob er einem Verdacht nach einer bestimmten Persönlichkeit nachgehe. Er habe zunächst Bedenken gehabt, darauf einzugehen, damit es aber nicht scheine, als ob er von angeblichen Ermittlungen bloß fantasiere, habe er schließlich den Namen René genannt. Er habe dies keineswegs leichtsinnigerweise getan, er habe von zwei ganz verschiedenen Seiten Mitteilungen erhalten, die auf Herrn René hinwiesen. Da aber nur ein Verdacht vorlag, habe er die Absicht gehabt, im Stillen weiter zu recherchieren. Es sei ihm bisher nicht möglich gewesen, die Recherchen vorzunehmen. Die Quelle dieser Mitteilungen zu nennen, lehne er aus dienstlichen Gründen ab. Staatssekretär von Marschall. Auf die Frage des Herrn Rechtsanwalts Gennerich erlaube ich mir zu bemerken, es gewinnt den Anschein, dass nunmehr die dritte Kategorie von Hintermännern ins Feld geführt werden soll. Die erste Kategorie waren die Beamten des Auswärtigen Amts, die zweite diejenigen Leute, die im Auswärtigen Amt verkehren, und nun kommt die dritte Kategorie, das heißt Leute, die mit Leuten verkehren, welche im Auswärtigen Amt verkehren. Das genügt. Heiterkeit. Wenn Kriminalkommissar von Tausch betont, er sei noch immer mit Erhebungen nach dem angeblichen Hintermann beschäftigt, so muss ich bemerken, dass er vom Auswärtigen Amt keinen Auftrag dazu erhalten hat. Er hat seit 4 Jahren überhaupt keinen Auftrag vom Auswärtigen Amt erhalten. Kriminalkommissar von Tausch: Vom Auswärtigen Amt habe ich keinen Auftrag erhalten. Es gibt aber außer dem Auswärtigen Amt noch eine Behörde, die mir viel näher steht. Das ist das Berliner Polizeipräsidium. Ob ich von dieser Behörde einen Auftrag erhalten habe, kann Herr von Marschall doch nicht wissen. Staatssekretär von Marschall: Ich will auch nicht unterlassen zu erklären, dass ich Herrn René nicht kenne und dieser auch im Auswärtigen Amt unbekannt ist. Es sollte darauf der Korrespondent der Kölnischen Zeitung von Huhn vernommen werden. Vorher erbat sich Freiherr von Marschall das Wort. Es handelt sich um einen Artikel der Kölnischen Zeitung vom 28. April des Jahres über das Schicksal der Militärvorlage. Der Artikel hat gewaltiges Aufsehen hervorgerufen, weil er große Bekanntschaft mit diskreten Dingen verriet und anknüpfend an die Pensionierung des Generals von Spitz Angriffe gegen den General von Hahnke richtete. Im Ministerium des Innern waren nach meiner Kenntnis Erhebungen über den Verfasser des Artikels angestellt worden. Als angeblicher Verfasser der Korrespondenz wurde von Huhn ermittelt und als solcher auch an höchster Stelle gemeldet. Da Herr von Huhn zu den Journalisten gehört, die im Auswärtigen Amt verkehren, so fragte ich ihn deshalb vor einiger Zeit. Herr von Huhn behauptete, dass er diesem Artikel vollständig fernstehe und bereit sei, dies jederzeit zu beschwören. Ich fragte darauf bei dem Ministerium des Innern an, woher die falsche Beschuldigung gegen Herrn von Huhn stamme. Ich erhielt die Antwort von Herrn von Tausch. Auf meine weitere Frage, wo Herr von Tausch dies habe, wurde mir gesagt, von einem sehr wertvollen Vertrauensmann, den man aber nicht nennen dürfe. Es ist von Interesse, dass die Vertrauensmänner der politischen Polizei nachweisbar dieser schon in 3 Fällen falsche Nachrichten übermittelt haben. Mir ist es ganz gleichgültig, welche Vertrauensmänner die politische Polizei verwendet. Wenn aber diese Vertrauensmänner wagen, mich oder Beamte meines Ressorts zu verleumden, so muss ich mich dagegen wehren. Ich bitte den Hohen Gerichtshof um Verzeihung, dass ich so weit auf diese Dinge eingehe. Das Treiben gegen das Auswärtige Amt geht aber schon seit Jahren fort. Der Gerichtshof wird mir nachfühlen, dass ich jetzt diese Gelegenheit benutze, um die Dinge in voller Öffentlichkeit klarzulegen. Vorsitzender: Herr von Tausch, von wem hatten Sie die Nachricht über Herrn von Huhn? Von Tausch: Von einem ganz zuverlässigen Agenten, von dem ich bisher noch niemals eine falsche Nachricht erhalten habe. Vorsitzender: Wollen Sie diesen Mann nennen? Von Tausch: Nein. Vorsitzender: Ich nehme an, dass Sie sich dabei auf den Paragraphen 53 stützen. Von Tausch: Jawohl. Vorsitzender: Herr Kommissar, ich weise Sie darauf hin, dass der Paragraph 53 Ihrer vorgesetzten Dienstbehörde nur in den Fällen das Recht gibt, Ihnen die Erlaubnis zur Aussage zu versagen, wenn Interessen des Reiches oder der Bundesstaaten gefährdet erscheinen. Und nun fordere ich Sie auf, sich sofort zum Herrn Polizeipräsidenten von Windheim zu begeben und ihm zu sagen, der Gerichtshof erachtet es für notwendig, den Namen Ihres Gewährsmannes zu erfahren. Kriminalkommissar von Tausch entfernte sich aus dem Saale. Journalist von Huhn erklärte hierauf auf Befragen des Vorsitzenden, er habe den in Frage stehenden Artikel der Kölnischen Zeitung nicht verfasst und auch in keiner Weise inspiriert. Er stehe zu dem Artikel in keinerlei Beziehung. Schriftsteller von Wangerow bestätigte im Allgemeinen den Inhalt der Zeugenaussage des Oberleutnants Gäde. Von Lützow habe sich bei ihm mit der Frage eingeführt, ob er dem Kriegsminister einen Gefallen erweisen wolle. Da er, Zeuge, ein Verehrer des Kriegsministers sei und bezüglich der Militärstrafprozessordnung auf demselben Boden stehe wie der Kriegsminister, so habe er sich bereit erklärt, den Artikel, den von Lützow ihm mit der Versicherung gegeben habe, dass der Minister dessen Veröffentlichung gern sehen würde, bei den nationalliberalen Zeitungen unterzubringen. Dies sei bei der Nationalzeitung und dem Hannoverschen Kurier geschehen. Oberstaatsanwalt: Nachdem Sie nun den Verlauf der Verhandlung gelesen haben, haben Sie dann nicht den Eindruck gewonnen, dass Ihnen der Artikel gewissermaßen nur als Lockspeise gegeben wurde und dass es Lützow nur darum zu tun war, den Namen des Verfassers zu erfahren, der den Artikel in den Münchner Neuesten Nachrichten und dem Hannoverschen Kurier geschrieben hatte? Zeuge: Ja, jetzt ist mir ja alles klar, nachdem ich erfahren, dass von Lützow im Dienste des Kriminalkommissars von Tausch stand. Der Angeklagte fragte mich im Laufe des Gesprächs, ob ich nicht den Verfasser der fraglichen Artikel kenne, was ich verneinte. Oberstaatsanwalt: Nun ja, das war für ihn die Hauptsache. Es war so eine Art Kunststück, welches er angezettelt hatte. Wenn er von Ihnen den Namen des Verfassers erfahren hätte, würde er ihn sofort an den Kriminalkommissar von Tausch verraten haben. Zeuge: Ja, das ist mir auch klar, zumal Herr von Tausch bereits in derselben Angelegenheit bei mir gewesen war. Lützow: Aber, Herr Oberstaatsanwalt, ich war es doch nicht, der das Kunststück angezettelt hatte, sondern mein Auftraggeber, der mir sagte, ich sei nur die Mittelsperson. Oberstaatsanwalt: Und wer war das? Angeklagter: Herr von Tausch. Oberstaatsanwalt: Das genügt mir. Ich wollte nur feststellen, dass Sie im Dienste der Polizei standen und unter der Maske eines Mannes erschienen, der vorgab, nur journalistische Zwecke zu verfolgen. Hierauf trat eine Pause von einer halben Stunde ein. Nach Wiedereröffnung der Sitzung teilte der Vorsitzende mit, dass Umstände eingetreten seien, welche die Anordnung einer weiteren Pause von einer Stunde notwendig machen. Während der Pause fuhren Oberstaatsanwalt Drescher, Rechtsanwalt Lubczynski und der Angeklagte von Lützow vom Gerichtsgebäude in einer Droschke weg. Nach Wiedereröffnung der Sitzung nahm das Wort Oberstaatsanwalt Drescher. Ich möchte gern Aufschluss geben über die Notwendigkeit, die die Pause veranlasst hat. Der Verteidiger des Herrn von Lützow, Herr Rechtsanwalt Dr. Lubczynski, hat uns mitgeteilt, dass sein Klient jetzt bereit sei, die volle Wahrheit zu sagen und vollständige Auskunft über Verhältnisse zu geben, die bisher noch nicht zur Sprache gekommen seien. Sein Klient müsse aber in seine Wohnung geführt werden, damit er von dort eine Anzahl Dokumente holen könne. Ich habe mich im Einverständnis mit dem Herrn Vorsitzenden veranlasst gesehen, die Fahrt nach der Wohnung des Herrn von Lützow zu machen, und wir haben von dort eine Anzahl Schriftstücke mitgebracht. Ob diese für die Verhandlung wesentlich sein werden, habe ich noch zu prüfen. Ich behalte mir Erklärungen darüber vor. Inzwischen hat von Lützow seinem Verteidiger eine Erklärung abgegeben, die ich vorzutragen bitte. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Lubczynski: Unter dem niederschmetternden Ereignis von gestern Abend und im Andenken an die Ehre seiner Familie hat Herr von Lützow sich veranlasst gesehen, mir die ganze Wahrheit einzugestehen. Dies Geständnis ist zu Protokoll gebracht worden und lautet: Am 27. September hat Lützow die Information von Leckert erhalten, und zwar mit der Spitze gegen Eulenburg und der Quelle Marschall. An demselben Abend habe ich es der Welt am Montag gegeben. In der nächsten Woche bin ich mehrere Male bei Tausch gewesen und habe ihm auf seine Frage gesagt, dass ich die Sache gebracht und von Leckert erhalten hätte. Er nahm die Sache auf wegen der Quelle Marschall, und zwar deswegen, weil, wie ich weiß, Tausch von jeher eine große Animosität gegen Marschall besitzt. Er sagte mir, ich solle diese Sache nochmals haarklein zu Papier bringen, weil er die Absicht habe, diese ganze Sache an den Botschafter Grafen Philipp Eulenburg mitzuteilen, um ihm dadurch wieder einmal zu zeigen, wie Exzellenz von Marschall gegen die Umgebung des Kaisers konspiriere. Von Tausch hat mich über die Sache bis zum Äußersten ausgequetscht, und ich habe ihm alles so haarklein erzählt bzw. geschrieben, weil ich fest von der Wahrheit der Leckerschen Information überzeugt war. Tausch hat dann auch an den Grafen Philipp Eulenburg, wie er uns sagte, nach Liebenberg geschrieben und ihm mitgeteilt, dass er eine wichtige Sache für ihn habe. Eulenburg hat ihm, wie ich gesehen habe, geantwortet, er komme nächstens nach Berlin und freue sich, ihn dann begrüßen zu können. Inzwischen animierte mich Tausch sehr, recht den Leckert auszufragen, um genau über die Gewehrsmannschaft Bescheid zu wissen und die Fortsetzung am nächsten Montag zu bringen, damit die Sache nicht einschliefe. Inzwischen sollte ich mehrfach berichten, was ich auch getan habe. Dann wolle er dafür Sorge tragen, dass der Kaiser durch Eulenburg alles erfahre, damit wir endlich dann den Marschall beim Wickel hätten. Um Tausch nun gefällig zu sein und weil ich mich vollständig in seinen Händen befand, im Übrigen aber an die Wahrheit der Sache auch glaubte, habe ich mich auch um die Unterbringung des zweiten Artikels bemüht. Am Montag, nachdem der zweite Artikel erschienen war, ließ er mich zu sich holen und erzählte mir, der Teufel wäre los im Auswärtigen Amt und der Polizeipräsident wäre hinbefohlen worden. Es wäre letzterem nichts übrig geblieben, als mich zu nennen. Ich solle nun nochmals ihm einen eingehenden Bericht geben, um damit zu Philipp Eulenburg zu gehen. Er werde mich decken und schützen. Ich solle ganz beruhigt sein. Die ganze nächste Woche ließ er mich rufen und erzählte mir, das Auswärtige Amt sei ganz versessen darauf, die Sache weiterzuverfolgen. Am Sonnabend ließ er mich durch einen Wachtmeister nach dem Polizeipräsidium sistieren und sagte mir, er müsse mich verhaften. Ich solle nicht sagen, dass ich mit ihm in Verbindung gestanden habe. Zwischen uns bliebe es wie bisher. Er war in fürchterlicher Angst. Am Sonntag sagte er mir, die Sache wird für uns alle sehr schlimm. Die Sache mit Kukutsch kommt auch heraus. Bleiben Sie aber nur fest. Am 15. gab er mir 100 Mark und von da an sahen wir uns sehr wenig. Bei der zweiten Verhaftung war Tausch wieder in fürchterlicher Angst. Lützow wurde nach seiner ersten Verhaftung wieder in Freiheit gesetzt. In Sachen Kukutsch habe ich zu erklären, als der Artikel in den Münchener Neueste Nachrichten erschienen war, bestellte mich Tausch zu sich und sagte, Kriegsminister Bronsart habe ihm, Tausch, gesagt, dass Bronsart den Minister Köller für den Informator des Artikels halte. Er, Tausch, möchte sich bemühen, das herauszubekommen und ihm dafür Beweise zu liefern. Hierauf machte mich Tausch scharf und beauftragte mich, bei den Angestellten des literarischen Büros das auszuforschen. Ich versuchte nun, innerhalb der nächsten 8 bis 14 Tage Kukutsch hintenherum für die Sache zu interessieren und sagte das auch Tausch. Fast täglich sagte mir Tausch, der Kriegsminister habe das größte Interesse, es könne kosten, was es wolle, das bei Kukutsch herauszubekommen. Diese Versuche waren vergeblich. Tausch aber hatte sich inzwischen schon engagiert, da er bei Herrn von Bronsart den Namen Kukutsch schon genannt hatte. Darauf veranlasste mich Tausch, einen anonymen Brief an das Kriegsministerium zu schreiben, folgenden Inhalts: Wollen Sie wissen, wer gegen Sie putscht, so fragen Sie Hammann, Eckert und Kukutsch. Diesen Brief hat Herr von Bronsart erhalten. Ich habe diesen Brief von einem Hausdiener schreiben lassen. Dann erzählte er, dass eine Untersuchung gegen Unbekannt eingeleitet sei, in der die 3, eigentlich 4, Personen als Zeugen vernommen wurden. Hierüber geriet von Tausch in große Angst, weil auf diese Weise sein Vorgesetzter von Köller von der Sache erführe und er ihm noch nichts gemeldet habe. Um nun seine Auskunft bezüglich des Kukutsch Herrn von Bronsart gegenüber aufrecht zu erhalten und glaubhaft zu machen, sagte er mir, geben Sie mir eine Quittung mit dem Namen Kukutsch, und da ich bei allen Quittungen, die ich im Laufe der Jahre gegeben, immer irgendeinen falschen Namen auf Wunsch des von Tausch im politischen Interesse gegeben hatte und er mir immer gesagt hatte, es sei ganz gleichgültig, welcher Name darauf stände, so ließ ich diese Quittung durch einen Dritten mit dem Namen Kukutsch unterzeichnen. Auf die Ähnlichkeit kam es mir gar nicht an, da ich noch niemals die Schrift des Kukutsch gesehen hatte. Ich hatte bei der ganzen Sache nur den Auftrag Tauschs ausgerichtet. Welche Feindschaft dieser gegen von Marschall hatte, geht daraus hervor, dass er mich am 29. Oktober bei meiner letzten Verhaftung aufforderte, bei der Verhandlung anzugeben, dass Hönig, der von Tausch schon damals bekannte Verfasser des Artikels in der Kölnischen Zeitung Flügeladjutantenpolitik, vom Prinzen zu Hohenlohe empfangen werde, wodurch der Verdacht erweckt werden sollte, dass diese Artikel doch aus dem Auswärtigen Amte kämen. Ich musste Tauschs Aufträgen schon deshalb nach jeder Hinsicht folgen, da ich in meiner Existenz vollständig von ihm abhängig war. Ich bekam 200 Mark von ihm monatlich. Er drohte mir fast jeden Monat, mir das Gehalt zu entziehen, wenn ich nicht durch Bringen von Nachrichten sein Interesse mehr berücksichtigte. Ich hatte mich bisher in den Verhandlungen gebunden erachtet, von diesen Verhältnissen nicht zu reden, da ich ihm mein Ehrenwort gegeben hatte, das Verhältnis nicht zu berühren. Da ich aber jetzt in der Öffentlichkeit, insbesondere durch die angebliche Fälschung, so gebrandmarkt bin, so sehe ich mich im Interesse der Gerechtigkeit genötigt, alles aufzudecken. Soweit die protokollarische Erklärung des Angeklagten von Lützow, die begreiflicherweise eine furchtbare Erregung im Gerichtssaal hervorrief. Auf die Frage des Vorsitzenden an von Lützow, ob er sich der Schwere seiner Beschuldigung, die einen bis dahin als ehrenhaft geltenden Mann aus der Reihe der Ehrenmänner streichen würde, voll bewusst sei, erklärte von Lützow, dass er die volle Wahrheit sage. Vorsitzender: Herr von Tausch, seit wann stehen Sie in Beziehungen mit dem Angeklagten von Lützow? Zeuge: Seit 1891 oder 92. Er war bei uns Agent. Vorsitzender: War die Verbindung sehr enge? Von Tausch: Oh ja, er kam oft, aber dann auch mal wochenlang nicht. Vorsitzender: Ist einmal die Rede davon gewesen, dass Sie Polizeirat werden sollten? Von Tausch: Zu meinem Bedauern. Vorsitzender: Haben Sie jemals dem Angeklagten von Lützow die Aufforderung zukommen lassen, Ihre Verdienste in den Zeitungen herauszustreichen? Von Tausch: Das ist mir nicht in Erinnerung. Bei einem Landesverratsprozess hat er mir sogar direkt Verlegenheiten durch einen Artikel bereitet. Vorsitzender: In den Papieren ist ein Schriftstück vorhanden. Haben Sie das geschrieben? Von Tausch: Das kann ich nicht sagen. So ganz wie meine Schrift sieht es nicht aus. Der zur Verlesung gebrachte, aus Köln datierte Brief beginnt: Sie haben doch die Sache nicht in den Lokalanzeiger gebracht. Das würde gefährlich sein. Dann heißt es: Ein bisschen können Sie mich herausstreichen, aber so, dass man es nicht merkt und nicht auf Sie als Quelle kommt. Schreiben Sie, dass Kriminalkommissar von Tausch in dem Landesverratsprozess sich große Verdienste erworben habe. Vorsitzender: Nach dem Inhalt dieses Briefes scheint von Lützow von Ihnen nicht bloß zu polizeilichen Ermittlungen benutzt worden zu sein, sondern auch, um im Interesse Ihrer Karriere Sie und Ihre Verdienste herauszustreichen. Von Tausch: Ich habe ihm die Nachrichten über den Landesverrat gegeben, weil er sie gern journalistisch verwerten wollte. Rechtsanwalt Dr. Lubczynski: Ist der Zeuge von Marschall denn animos gegen Sie? Von Tausch: Ja, es ist ja bekannt, dass Herr von Marschall der politischen Polizei nicht sehr zugetan war, und alle Versuche, ihn davon zu überzeugen, dass er im Irrtum sei, wenn er denke, die Polizei treibe Politik, missglückten, weil er mich als Vertreter der politischen Polizei nicht empfing. Staatssekretär von Marschall: Ich weise es zurück, dass ich persönlich animos gegen den Kriminalkommissar gestimmt sei. Allerdings hatte ich Verdacht gegen ihn aus dem Grunde, weil es mir auffiel, dass die geheime Polizei Vertrauensmänner sich auswählt, die geflissentlich Beamte des Auswärtigen Amtes heruntersetzten, untersetzten, verdächtigten und verleumdeten. Ich habe von Tausch allerdings niemals empfangen. Ich habe einen begründeten Verdacht, dass Herr von Tausch bemüht gewesen ist, die Beamten des Auswärtigen Amtes herabzusetzen, und ich muss einräumen, dass ich zu der geheimen Polizei kein Vertrauen habe. Mein Misstrauen datiert schon aus der Zeit des Herrn Norman Schumann, den ich wohl, ohne ihm nahe zu treten und ohne Bedenken, als einen recht gefährlichen Menschen bezeichnen darf. Als Herr von Caprivi ins Amt gelangte, erschienen in der Saale-Zeitung heftige Angriffe gegen ihn und bald darauf gegen Seine Majestät den Kaiser, Herrn von Caprivi und mich, Artikel, welche höchst tendenziös abgefasst waren. Wir wandten uns an die politische Polizei, aber ohne Erfolg. Da erhielten wir, wenn ich nicht irre, Anfang 1891 von einem Herrn Fritz Brentano, der sich als Mitredakteur der Saale-Zeitung bezeichnete, einen Brief, worin er anzeigte, dass er dem Auswärtigen Amt den Namen des Verfassers der Skandalartikel mitteilen könne. Wir baten Herrn Brentano, nach Berlin zu kommen, er folgte der Aufforderung. Hier verhandelte im Auftrage des Auswärtigen Amts Hauptmann Eppmeier mit ihm. Brentano sagte, alle diese Skandalartikel rühren von einem Beamten der geheimen Polizei her. Wir gaben der geheimen Polizei den Brief des Herrn Brentano und baten um Ermittlungen. Wenige Tage darauf erhielt das Auswärtige Amt einen Brief von Brentano, in welchem dieser sich bitter darüber beschwerte, dass man ihn verraten habe. Man habe ihm seitens der politischen Polizei denselben Brief vorgelegt, den er an das Auswärtige Amt gerichtet habe. Dieser Umstand musste naturgemäß das Vertrauen zu der geheimen Polizei erschüttern, und das Auswärtige Amt brach von nun ab alle Beziehungen zu der politischen Polizei ab. War doch schon die Verwendung des Norman Schumann höchst sonderbar. Dieser Herr wurde im Auftrage der politischen Polizei nach Leipzig geschickt, um die Bewegung der antisemitischen Partei zu überwachen. Und was tat Herr Norman Schumann? Er schrieb selbst die Skandalartikel, deren Verfasser zu ermitteln er dann beauftragt wurde. Natürlich haben seine Ermittlungen dann keinen Erfolg gehabt. Ich habe nun in der Person des Herrn von Lützow eine gewisse Ähnlichkeit mit Herrn Norman Schumann gefunden. Deshalb hat sich bei mir eine Stimmung herausgebildet, die nicht Animosität ist, die man aber auch nicht Vertrauen zu nennen pflegt. Ich halte die ganze Geschichte mit den Vertrauensmännern für eine verfehlte, denn die Leute erhalten, wenn sie damit betraut werden, Verfasser von Artikeln zu ermitteln, eine Aufgabe, die sie nicht lösen können. Ich muss sagen, dass ich nach meiner Kenntnis von den Vertrauensmännern zu der Überzeugung komme, dass sie Berichte erstatten, die von A bis Z falsch sind. So sind doch namentlich auch die Vertrauensmänner des Herrn von Tausch, die in den in diesem Prozess zur Sprache gebrachten Fällen in Tätigkeit getreten sind, von Anfang bis zu Ende unwahr gewesen. Wenn Herr von Tausch glaubt, Vertrauensmänner haben zu müssen, so ist das seine Sache. Wenn aber die Vertrauensmänner des Herrn von Tausch sich erdreisten, mich, meine Beamten und das Auswärtige Amt zu verleumden, so flüchte ich mich in die Öffentlichkeit und brandmarke dies Treiben. Große anhaltende Bewegung. Vorsitzender. Herr von Tausch, ist denn die Behauptung des Angeklagten wahr, dass Sie ihm Ihre Freude über das Erscheinen des Artikels ausgedrückt haben? Zeuge. Nein. Vorsitzender. Glauben Sie denn, dass von Lützow sich so etwas rein aus den Fingern gesogen haben kann? Von Tausch. Jawohl. Herr von Marschall rief dazwischen. Ah, nun auf einmal. Von Tausch behauptete, dass er nicht seine Befriedigung über den Artikel ausgedrückt, sondern im Gegenteil gesagt habe, wie der Angeklagte solchen Unsinn schreiben könne. Er selbst habe nur den Artikel der Welt am Montag dem Botschafter in Wien, Grafen Philipp Eulenburg, zugeschickt, den er in Abbazia kennengelernt und dem er zu Dank verpflichtet war. Der Vorsitzende machte Herrn von Tausch nunmehr darauf aufmerksam, dass er unter dem Eide stehe und dem Zuchthause verfallen sei, wenn er Falsches sage. Ende von Abschnitt 22. Aufgenommen von Martin Habecke.